Weil mich diese Schwanzvergleiche so nerven, will ich einfach nur ein paar von meinen Zeilen rappen. Denn zwischen meinen und deinen bescheidenen Texten liegen sicherlich mehr als meinen, sogar Universen. Viele Rapper sind zu engstirnig und stecken irgendwo in ihren Schubladen fest. Ich bin zwischendurch mal gern witzig und zwischenzeitlich auch mal unheimlich nett. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mich auszunutzen oder zu testen, wie weit du gehen kannst. Solange ich noch reden kann, zeige ich dir Grenzen auf, die man ganz leicht verstehen kann. Ganz easy, Bruder, mach dir keine Sorgen, du kriegst dann schon die passenden Ansagen. Das endet nicht in verbalen Kampftaten, sondern nur in ganz klaren Absprachen an, die wir uns dann halten. Und willst du es nicht wahrhaben, zeige ich dir nur noch meinen Mittelfinger. Ich bringe weiter Wärme in den tiefsten Winter, daran wird mich sicher keine Krise hindern. Hate mich, das soll mir doch egal sein, denn ich will dich nicht einmal persönlich kennenlernen. Nur mal bin ich versöhnlich, man, doch willst du mir ans Bein pinkeln? Könnte es tödlich enden, muss wohl Spaß sein. Rap-technisch kein Sparschwein, werde niemals meine Angst zeigen. Bannfrei für den Rapper ohne Angstschweiß, mit Kampfgeist in paar Reimen. Immer startbereit und weil ich so nett bin, darfst du diesmal gerne den Zeitpunkt wählen. Du kannst wie auf dem Markt schreien, am Ende wird es sowieso für mich 1-0 stehen. Du willst Rap mit nem Flow und kein Text mit Niveau. Dieser Track halt lang nach wie ne Spritze Depot. Nein, ich bin kein Despot, Rap in Peace oder so. Heb mich selbst auch nicht hoch, denn ich brauch keine Show. Du willst Rap mit nem Flow und kein Text mit Niveau. Dieser Track halt lang nach wie ne Spritze Depot. Nein, ich bin kein Despot, Rap in Peace oder so. Heb mich selbst auch nicht hoch, denn ich brauch keine Show. Du kriegst nicht genug, bestehst auf eine zweite Runde. Von mir aus kannst du sie gerne haben. Sicherlich mehr Sachen, die nicht nur an Werktagen in Herrscharen durchs Netz rasen. Du blickst über den großen Teich, willst Mode und Style, nennst es einen verbotenen Vibe. Ich bleibe Vogel gleich da oben, frei am Himmel, während ihr euch mit Kot beschmeißt. Es ist komisch, weil ich das Gefühl habe, mitten in einer Menge Clown zu stehen. Glaub, ich müsste mal eine Pause nehmen, doch eigentlich will ich aus dem Haufen auferstehen und gar nichts mehr mit euch zu tun haben, denn ihr seid viel lästiger als jede Rattenplage. Kommt mir bitte nicht mit eurer Massenware, denn der Scheiß ist doch nur Maskerade. Überall nur Hampelmänner, die als Waffenhändler den nächsten Weltkrieg propagieren, während ich durch den Tag schlender und wie Samenspender mein Geld mit Händen verdiene. Ich bin ein Handwerker, nimm Wort als Werkzeug, mach Nägel mit Köpfen. Ihr seid fake ohne Würde, vielleicht vergeht euch das Blödeln. Egal, ich nehm jede Hürde. Eigentlich interessiert es mich auch nicht, welche dumme Absicht hinter eurem Rap steckt. Ist der apokalyptisch wie Mad Max oder nur etwas Geschrei in dein Headset? Für mich ist es kein Stresstest, passt denn nicht, sperr ich einfach meine Lauscher zu. Manchmal geht's auch bei mir etwas lauter zu, doch das heißt nicht, ich mach's genau wie du. Du willst Rap mit nem Flow und kein Text mit Niveau. Dieser Track halt lang nach wie ne Spritze Depot. Nein, ich bin kein Despot, Rap in Peace oder so. Heb mich selbst auch nicht hoch, denn ich brauch keine Show. Du willst Rap mit nem Flow und kein Text mit Niveau. Dieser Track halt lang nach wie ne Spritze Depot. Nein, ich bin kein Despot, Rap in Peace oder so. Heb mich selbst auch nicht hoch, denn ich brauch keine Show. Nein, ich bin kein Despot, Rap in Peace oder so. Heb mich selbst auch nicht hoch, denn ich brauch keine Show.